als es noch Feinde gab, Madame. Herrje, Madame, das Füßchen her. Ja, als es noch Feinde gab, Madame, da trug die Braut das Sturmgewehr. Gewiss, Madame, da war auch klar, wo vorne und wo hinten war. Ja, als es noch Feinde gab, Madame. Vive le temps des canons. Zuerst das Rechte, bitte, Madame. Und so massier ich ihren Zeh. Ja, als es noch Feinde gab, Madame, da war der Schnee so weiß wie Schnee. Da war der Schlamm so schwarz wie Schlamm. Das Blut so rot wie Blut, Madame. Ja, als es noch Feinde gab, Madame. Vive le temps. Canon. Ja, als es noch Feinde gab, Madame, was da gesund war oder krank, erkannte man sofort, Madame. Ja, und man zog natürlich blank und rausgeholt und dann voran und rein und raus und drauf und dran. Als es noch Feinde gab, Madame. Vive le temps des canons. Hola, Madame, ihr großer Zeh, der bleibt nicht, wo er bleiben soll. Ja, als es noch Feinde gab, Madame, da maß man sowas noch nach Zoll. Oh ja, Madame, nur weiter so, das macht uns beide wirklich froh. Wie, als es noch Feinde gab, Madame. Vive le temps des canons.